Live. Neu für den Sektorsonntag. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sand. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter well, now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter well, now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. So, der. Genau, der hat eine neue Single. If I'm Lucky gibt's jetzt gleich für euch hier in 1 Live beim Bauer Dick. Der Track ist vorgestern erst erschienen und wir spielen euch sonntags ja immer die neuesten Songs, die rausgekommen sind. Bei Swallow, seinem letzten Erfolgshit, hatte Jason Derulo ja noch Unterstützung von Nicki Minaj und Ty Dolla Sign. Dieses Mal ist er allein und es geht im Refrain so ein bisschen in diese Latin, ein bisschen in die Samba-Richtung. Ich habe mich beim Reinhören gerade schon dabei ertappt, wie ich mit dem Arsch gewackelt habe. Ja. Und das um kurz nach 6, das soll schon was heißen. Cooler Track. Jason Derulo kommt übrigens im März auch auf Europa-Tour. Im März ist er für ein Sektor-Konzert bei uns in Oberhausen. Und hier ist jetzt seine neueste Single, If I'm Lucky, für euch. Am Neu für den Sektor-Sonntag. Who are you to say that I didn't love you? Cause I didn't love the way you wanted. And who am I to blame when I didn't trust you? Okay. Vodka on my lips, yeah, yeah. Took too many drinks, yeah, yeah. Makes me reminisce all the way down. Woo! To my happy place, yeah, yeah. You're my happy place, yeah, yeah. I can't handle us now. If I'm lucky, I'll meet you. Okay. Vodka.

even know if she knows what for. She was crying on my shoulder, I already told you. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't love when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, babe. Bei euch laufen 1 Live und Benny Bauerdick. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, aber dafür gibt es zum Glück ja hier in 1 Live immer sonntags unsere Bilder der Woche. The worst is not yet over for Southeast Texas. There's more to come. Im mittleren Süden der USA kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen des Sturms Harvey. Tausende Häuser in Houston stehen immer noch unter Wasser. Eine Betroffene sagt, dass sie am Leben ist und dass das das Einzige ist, was sie noch hat. You're alive. Be thankful for that, but that's all you got. Right now it's all you got. Rettungskräfte haben begonnen, Haus für Haus nach Überlebenden und Opfern zu suchen. Bislang sind schon über 30 Tote registriert worden. Alle reden gerade über Texas, dabei sind die Überschwemmungen in Südasien gerade viel dramatischer. Der diesjährige Monsun ist verheerend ausgefallen. Allein in Indien haben in den Fluten bereits mehr als 1300 Menschen ihr Leben verloren. Nepal und Bangladesch standen zeitweise zu einem Drittel unter Wasser. Ein Großteil der Ernte wurde zerstört. Kim Jong-un hat es wieder getan. Nordkorea hat unbeeindruckt von allen Sanktionen erneut eine Rakete getestet. Sirenen warnen Japans Bevölkerung vor drohender Gefahr. Eine Rakete, abgefeuert in Nordkorea, hat die Insel Hokkaido überflogen. Eine gefährliche Eskalation. Japans Regierungschef Abe reagierte mit scharfer Kritik. Die Rakete, die über Japan hinwegflog, stellt eine nie dagewesene, gravierende Bedrohung dar und beschädigt schwerwiegend Frieden und Stabilität in der Region. Ja, schade eigentlich, ne? Ich mochte ihn sehr, weil er war Schalke pur eigentlich, ne? Auf Schalke sind viele Fußballfans traurig. Der Wechsel von Fußballweltmeister Benedikt Höwedes nach Turin ist jetzt perfekt. Ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan, schrieb er den Schalke-Fans auf Twitter. Das Transferfenster ist zu. In der Fußball-Bundesliga gibt es einen neuen Rekord. Die Vereine haben zusammen so viel Geld für Spieler ausgegeben wie noch nie. Mehr als 600 Millionen Euro. Aber jetzt mal der Vergleich. Die englische Premier League hat mehr als das Doppelte rausgehauen. Superreiche Investoren und der milliardenschwere TV-Vertrag machen es möglich. Der Gott des Geldes wird immer größer und irgendwann verschlingt alles. 1 Live mit Benny Bauerdick. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wrist on the brown, like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the notch, cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. For the tag, you know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. Wow, wow, wow. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the juice. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Crying out your eyes, say nothing but this. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Loving out your eyes, say nothing but this. Joy is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. No mistaking in everything you do, and I will always be a part of you. Jah made us and he will see us true. I will stand forever, baby girl, this love is true. I've been searching for the longest time. I'm almost giving up, never thought I would find. Too many roses die on the vine. But the hidden treasure in you I might find, yeah. Joy in your eyes, say nothing of this. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I say. Love in your eyes, joy is what you're giving me throughout the year. Every time you need me, I will be there, my dear. On the magic carpet we will ride. Be no Jupiter to the other side. Be with together, this I need no guide. There is nothing to be ashamed, nothing to go hiding. Oh no, a whole new world awaits. Brighter than the pearly gates, where love is as strong as fate. And life is a boat to give and to take. Joy in your eyes, see nothing but tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Love in your eyes, see nothing but fear. Joy is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there. No faking, no heartbreaking. Like a volcano, this a true love is shaking, yeah. Intend a caring, we are partaking. Woman, me feel so big things and all the making, yeah. Intoxication of a certain kind, boy. I will admit that you suit my mind, yeah. Palpitation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind, yeah. Joy in your eyes, see nothing but tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I say. Eins Live. You over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Magnetic, magnetic, got one love.

lightning and the thunder. Live mit Benny Bauerdick. Live. Wie gut ist es mit dem Schauspielern bei Paloma Faith nicht so gut gelaufen ist und auch nicht mit dem Job als Zaubererassistentin oder im Unterwäscheladen. Ja, die Engländerin hat so ungefähr schon alles gemacht, aber wenn die jetzt noch immer BHs anreichen oder ein Karnickel aus dem Hut zaubern würde oder was auch immer, dann würde uns musikalisch tatsächlich echt was entgehen. Inzwischen hat Paloma Faith nämlich schon ihr viertes Studioalbum draußen und davon hören wir jetzt Cry Baby. Ganz neuer Track für euch hier in 1 Live am neu für den Sektorsonntag. Cooler Track. Oh, it's okay to be a little broken and be, but I'm alright with that. You're with me, relax. And you call it weak, baby, you're just unique. Come out of the black, never hold it back. You got such sad eyes, turn blue. Paloma Faith. Sweet darling. Und Cry Baby. Let it hold. Das ist neu für den 1Live-Sektor. Die hat mal in einem Unterwäscheladen gearbeitet und da ist sie dann von einer Kundin angesprochen worden und die hat gesagt, willst du nicht als Background-Sängerin bei Amy Winehouse arbeiten, singen? Hat sie gesagt, nö, darauf habe ich keinen Bock. Ich will lieber selber Musik machen. Das ist sehr krass. Da draußen im 1Live-Sektor. Ja, jetzt wo Herbst ist, können wir endlich offiziell aufhören zu fragen, wo der eigentlich der Sommer bleibt. Das Ding ist durch. 1Live. Absolut Ibiza. Ja. Wir haben euch den Sommer aber gestern nochmal ins Radio geholt. Und zwar den ibizenkischen Sommer. Ja, 1Live hat für euch direkt vom Playa den Bossa gesendet. Das ist der längste Strand, der größte Strand auf Ibiza und auch die Partyhochburg. Strandbars, die angesagtesten Hotels und Clubs sind da. Und es klang alles sehr nach Sommerurlaub gestern im Radio. Und so sieht's übrigens auch aus. Also, wenn ihr stark seid, dann könnt ihr euch die ganzen Fotos bei Instagram, bei Facebook und auf 1Live.de nochmal angucken. Von Kollegin Tina Middendorf zum Beispiel in Jeans-Shorts und Ariel-Shirt oder von Philipp Esterewitsch in einer

wieder aus. Schließ dich in mein Herz, lass dich nicht mehr raus. Ich trage dich bei mir, in meiner Brust. Hätt alle Wege verändert, hätt ich sie vorher gewusst. Jetzt steh ich am Ufer, die Flut unter mir, das Wasser zum Halse. Bist du nicht hier? Ich will dich einmal noch lieben, wie beim allerersten Mal. Will ich einmal noch küssen in deinen offenen Haaren. Ich will einmal noch schlafen, schlafen bei dir. Auf mich jetzt, dass ich mich nicht verlauf. Und wenn ich jetzt falle, wer fängt mich dann auf? In all diesen Straßen kenn ich mich nicht mehr aus. Da ist niemand mehr, der wartet, der auf mich wartet, zu Haus. Ich will dich einmal noch lieben. Eiserner Steg in 1 Live. Das ist so ein Song. Ich war gerade irgendwie tatsächlich nochmal völlig am Träumen. Aber ich finde, ey, sorry, Philipp Borsell, Eiserner Steg, morgens um kurz vor 7 und dir fällt fast der Tisch wieder auf die Platte, wollte ich sagen. Leute, was ist denn los? Der Kopf auf die Tischplatte, das wollte ich sagen. Dreht euch nochmal rum, Sektor. Ich spiele euch vor den Infos in der Zwischenzeit Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell, Big Sean und Fields. Und ich glaube, ich lege mich jetzt in der Zwischenzeit auch nochmal gerade hin. Catch feels with me.